Erster Gott dachte an Noah und alle Tiere in der Arche. Er ließ einen Wind wehen. Das Wasser sank. Zweiter, die Quellen unter der Erde und die Fenster am Himmel schlossen sich. Der Regen hörte auf. Dritter, das Wasser floss langsam von der Erde weg. Nach 150 Tagen wurde es weniger. Vierter, am 17. Tag des 7. Monats blieb die Arche auf den Bergen von Ararat stehen. Fünfter, das Wasser sank immer weiter. Am 1. Tag des 10. Monats sah man die Spitzen der Berge. Sechster, nach 40 Tagen öffnete Noah das Fenster der Arche. Siebter, er ließ einen Raben fliegen. Der Rabe flog hin und her, bis das Land trocken war. Achter, dann ließ er eine Taube fliegen. Er wollte wissen, ob das Wasser weg war. Neunter, die Taube fand keinen Platz zum Ausruhen. Sie flog zurück zur Arche. Noah holte sie wieder hinein. Zehnter, er wartete noch 7 Tage. Dann ließ er die Taube wieder fliegen. Elfter, am Abend kam die Taube zurück. Sie hatte ein grünes Blatt im Schnabel. Nun wusste Noah, das Wasser ist fast weg. Zwölfter, er wartete noch einmal 7 Tage. Er ließ die Taube wieder fliegen. Diesmal kam sie nicht zurück. Dreizehnter, im neuen Jahr war das Wasser weg. Noah öffnete das Dach der Arche. Er sah, dass der Boden trocken war. 14. Am 27. Tag des 2. Monats war die Erde ganz trocken. 15. Da sprach Gott zu Noah. 16. Geh aus der Arche heraus. Nimm deine Frau, deine Söhne und ihre Frauen mit. 17. Bring auch alle Tiere nach draußen. Sie sollen auf der Erde leben und viele Kinder bekommen. 18. Noah ging mit seiner Familie aus der Arche. 19. Auch alle Tiere verließen die Arche, jeder Art für sich. 20. Noah baute einen Altar für Gott. Er opferte dort einige reine Tiere und Vögel. 21. Gott freute sich über das Opfer. Er sagte, ich werde die Erde nicht mehr wegen der Menschen verfluchen. Ich werde nicht mehr alles Leben vernichten. 22. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben. Es gibt Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.